Die beiden Damen, fuhr Dubslav fort, mögen aber nicht etwa glauben, dass ich mich für berechtigt halte, die freie Wissenschaft hier in meinem Museum in Banden zu schlagen, grad umgekehrt. Ich kann also nur wiederholen, Krippenstapel, Sie haben das Wort. Und nun bitte setzen Sie den Damen ihrerseits auseinander, warum es nach ganz bestimmten Begleiterscheinungen ein Derfflingerscher nicht sein kann. Bilderbücher aus der Zeit hat man nicht und die großen Gobelins lassen einen im Stich und beweisen gar nichts. Unter diesen Worten hatte Krippenstapel die den Gegenstand des Streites bildende Wetterfahne wieder in die Hand genommen, und als er sah, dass die Gräfin, die, wie das in ihrer Natur lag, den vor 10 Minuten noch so gefürchteten Fliegentöter längst in ihr Herz geschlossen hatte, ihm freundlich zunickte, ließ er auf Geltendmachung seines Standpunktes auch nicht mehr lange warten und sagte: »Ja, Frau Gräfin, der Streit schwebt nun schon so lange, wie wir den Dragoner überhaupt haben, und Herr von Stechlin wäre wohl schon längst in das gegnerische Lager, in dem ich und Oberlehrer Tucheband stehen, übergegangen, wenn er nicht an meiner wissenschaftlichen Ereiferung seine beständige Freude hätte. Tucheband, einer unserer Besten und ein Mann, der nicht leicht vorbeischießt, hat auch in dieser Frage gleich das Richtige getroffen. Er hat nämlich den Ort in Erwägung gezogen, von wo diese Wetterfahne stammt. Sie stammt aus dem wenigstens damals noch der alten Familie von Mörner zugehörigen Dorfe Zellin in der Neumark. Das Regiment aber, das sich bei Färbelin vor allen anderen auszeichnete, war das Dragonerregiment Mörner. Es ist also kein Derflingerscher, sondern ein Mörnerscher Dragoner, der in fliegender Eile die Nachricht von dem erfochtenen Siege nach Zellin bringt.« »Bravo«, sagte Melusine, »wenn ich je eine richtige Schlussfolgerung gehört habe, die meisten sind Blender, so haben wir sie hier. Herr von Stechlin, ich kann Ihnen nicht helfen, Sie sind besiegt.« Dubslav war einverstanden und küsste Melusine die Hand, ohne sich um die missbilligenden Blicke seiner Schwester zu kümmern, die jetzt ihrerseits auf endliche Vorführung der beiden Mühlen drang, ihrer zwei Lieblingsstücke. Diese beiden Mühlen, so versicherte sie, seien das Einzige, was hier überhaupt einen Anspruch auf Museum erheben dürfe. Beinahe war es wirklich so, wie selbst Krippenstapel zugab, trotzdem sich, bis wenigstens ganz vor kurzem, nichts von historischer Kontroverse, die doch schließlich immer die Hauptsache bleibt, daran geknüpft hatte. Neuerdings freilich hatte sich das geändert. Zwei Berliner Herren vom Gewerbemuseum waren über die Mühlen in Streit geraten, speziell über ihren Ursprungsort. Zwar hatte man sich vorläufig dahin geeinigt, dass die Wassermühle holländisch, die Windmühle dagegen, eine richtige alte Bockmühle, eine Nürnberger Arbeit sei. Krippenstapel aber hatte bei diesem Friedensschluss nur gelächelt. Er war viel zu sehr ernster Wissenschaftsmensch, als dass er nicht hätte herausfühlen sollen, wie diese sogenannte Beilegung nichts als eine Verkleisterung war. Der Ausbruch neuer Streitigkeiten stand nahe bevor. Die waren aber zunächst wenigstens ausgeschlossen, da beide Schwestern, Armgard wie Melusine, wie Kinder vor einem Lieblingsspielzeug, in einem ganz ausbündigen Vergnügen aufgingen. Die Windmühle klapperte, dass es eine Lust war, und das Rad der Wassermühle, wenn es gerade in der Sonne blitzte, gab einen solchen Silberschein, dass es aussah, als fiele das blinkende Wasser wirklich über die Schaufelbretter. All das wurde gesehen und bewundert, und was nicht gesehen wurde, nahm man auf Treu und Glauben mit in den Kauf. Von den Spinnen kam keine zum Vorschein. Nur hier und da hingen lange graue Gewebe, was jedoch nur feierlich aussah. Und als Mittag heran war, verließ man das Museum, um sich erst eine Stunde zu ruhen und dann bei Tisch wiederzusehen. Die Gräfin aber, ehe sie diesen großen Wüstenraum verließ, trat noch einmal an Krippenstapel heran, um ihn unter gewinnendstem Lächeln zu bitten, ihr, sobald ein ernsterer Streit über die beiden Mühlen entbrennen sollte, die betreffenden Schriftstücke nicht vorzuenthalten. Krippenstapel versprach alles. Auf 3 war das Mittagsmahl angesetzt. Schon eine Viertelstunde vorher erschien Lorenzen und traf den alten Dubslav in einer gewissen stattlichen Herrichtung an, oder wie er sich selbst zu Engelke geäußert hatte, ganz feudal. »Ach, das ist gut, Lorenzen, dass Sie schon kommen. Ich habe noch allerhand auf dem Herzen. Es muss doch was geschehen, eine richtige Begrüßung, denn das gestern Abend war zu wenig. Oder aber ein solennes Abschiedswort.« »Kurzum, irgendwas, das in das Gebiet der Toaste gehört. Und da müssen Sie helfen. Sie sind ein Mann von Fach. Und wer jeden Sonntag predigen kann, der kann doch schließlich auch eine Tischrede halten.« »Ja, Das sagen Sie so, Herr von Stechlin. Mitunter ist eine Tischrede leicht und eine Predigt schwer. Aber es kann auch umgekehrt liegen. Außerdem, wenn Sie sich nur erst mit dem Gedanken vertraut gemacht haben, dass es so sein muss, dann geht's auch. Sie werden sehen, das Herz, wie immer, macht den Redner. Und dazu diese Damen, beide von so seltener Liebenswürdigkeit, was die Gräfin angeht. Ja, lachte der Alte, was die Gräfin angeht. Sie machen sich's bequem, Pastor. Die Gräfin, wenn sie's um die handelte, da könnte ich's vielleicht auch, aber die Comtesse, die hat so was Ernstes. Und dann ist sie zum Übrigen auch noch meine Schwiegertochter, oder soll's wenigstens werden. Und da muss ich doch sprechen wie eine Respektsperson. Und das ist schwer. Vielleicht, weil sich in meiner Vorstellung die Gräfin immer vor die Comtesse schiebt. Dubslav sprach noch so weiter, aber es half ihm nichts. Lorenzen war in seinem Widerstande nicht zu besiegen, und so kam denn die Tisch- und endlich auch die gefürchtete Redezeit heran. Der Alte hatte sich schließlich drin gefunden. »Meine lieben Gäste«, hob er an, »geliebte Braut«, hochverehrte Brautschwester. Ein anderes Wort, um meine Beziehung zu Gräfin Melusine zu bezeichnen, hat vorläufig die deutsche Sprache nicht, was ich bedauere, denn das Wort sagt mir lange nicht genug. Wenige Stunden erst ist es, dass ich Sie, meine Damen, an dieser Stelle begrüßen durfte, noch kein voller Tag, und schon ist der Abschied da. Währenddem habe ich kein Du beantragt. Aber es liegt doch in der Luft, mehr noch auf meiner Lippe. Teuerste Armgard, dies alte Haus Stechlin also, soll Ihre dereinstige Heimstätte werden. Sie werden sie zu neuem Leben erheben. Unter meinem Regime war es nicht viel damit, auch heute nicht. Ich habe nur das gute Gewissen, Ihnen während dieser kurzen Spanne Zeit alles gezeigt zu haben, was gezeigt werden konnte. Mein Museum und meinen See. Die Sprudelstelle, die Winterhand lag darauf, hat geschwiegen. Aber mein Derflingerscher Dragoner, in Krippenstapels Abwesenheit, darf ich ihn ja wiederum so nennen, hat dafür umso deutlicher zu Ihnen gesprochen. Er hat die Zahl 1675 in seiner Standarte und trägt die Siegesnachricht von Fehrbellin ins Märkische Land. Erlebe ich's noch und gibt Krippenstapel seine Zustimmung, so stelle ich kurz oder lang auch meinerseits einen Dragoner auf meinen Dachreiter, einen Turm habe ich nicht, und zwar einen Dragoner vom Regiment Königin von Großbritannien und Irland, und auch er trägt eine Siegesbotschaft ins Land, nicht die von König Grätz und nicht die von Mars La Tour, aber die von einem gleichgewichtigen Siege. Das Haus Barbie. Lebe hoch. Und meine liebe Schwiegertochter Armgard. Alle waren bewegt. Am meisten Lorenzen. Als er an den Alten herantrat, flüsterte er ihm zu: Sehen Sie, ich wusste es. Armgard küsste dem Alten die Hand. Melusine strahlte. Ja, die alte Garde, sagte sie. Nur Schwester Adelheid konnte sich in dieser allgemeinen Freude nicht gut zurechtfinden. Alle Feierungen mussten eben das Maß halten, das sie vorschrieb. Sie hatte den landesüblichen Zug, nur nicht zu viel von irgendwas. Am wenigsten aber von Huldigungen oder gar von Hingebung. Als man wieder saß, sagte Melusine: Krippenstapel wird übrigens verstimmt sein, wenn er von Ihrem Trinkspruche hört. Es war doch eigentlich eine erneute feierliche Proklamierung des Derflingerschen. Und was bei solcher Gelegenheit gesagt wird, das gilt. Interessiert sich übrigens irgendwer für dies Ihr Museum? Dann und wann ein Mann von Fach, sonst niemand. Was Sie verdrießt? Nein, gnädigste Gräfin, nicht im Geringsten. Ich nehme nicht vieles ernsthaft, und am wenigsten ernsthaft nehme ich mein Museum. Es ist freilich von mir ausgegangen und interessierte mich auch eine Weile. Hinterher aber hat sich eigentlich alles ohne mich gemacht. Das ist so die Regel. Ist überhaupt erst ein Anfang da, dann laufen die Dinge von selber weiter und die Leute lassen einen nicht wieder los, halten einen fest, man mag wollen oder nicht. Ich hätte vielleicht alles schon längst wieder aufgegeben, man will's aber nicht. Einigen gereicht es zur Befriedigung, mich für einen Querkopf halten zu können, und andere sprechen wenigstens von Originalitätshascherei. Man muss eben allerhand über sich ergehen lassen. Um 5 Uhr brachen Woldemar und die barbischen Damen auf, um den Zug, der um 7 Uhr Gransee passierte, nicht zu versäumen. Es dunkelte schon, aber der Schnee sorgte für einen Lichtschimmer. So ging es über die Bohlenbrücke fort in die Kastanienallee mit ihrem kahlen und übereisten Gezweige hinein. Lorenzen war noch im Schloss zurückgeblieben und setzte sich, um wieder warm zu werden, auf der Rampe war es kalt und zugig gewesen, in die Nähe des Kamins, dem alten Dubslav gegenüber. Dieser hatte seinen Meerschaum angezündet und sah behaglich in die Flamme, blieb aber ganz gegen seine Gewohnheit schweigsam, weil eben noch eine dritte Person da war, die von den liebenswürdigen Damen, über die sich auszulassen es ihn in seiner Seele drängte, ganz augenscheinlich nichts hören wollte. Diese dritte Person war natürlich Tante Adelheid. Die wollte nicht sprechen. Andererseits musste durchaus der Versuch einer Konversation gemacht werden, und so griff den Dubslav zu den Gundermanns hinüber, um in ein paar Worten sein Bedauern darüber auszudrücken, dass er die 7 Mühlner nicht habe mit heranziehen können. Engelke sei so sehr dagegen gewesen. All dies Bedauern, wie es der ganzen Sachlage nach nicht anders sein konnte, kam flau genug heraus, aber die Domina war so hochgradig verstimmt, dass ihr selbst so nüchterne, das verbindliche, nur ganz leise, nur ganz obenhin streifende Worte schon zuwider waren. »Ach, lass doch diese geborene Helfrich«, sagte sie, »diese Tochter von dem alten Hauptmann, der die Schlacht bei Leipzig gewonnen haben soll. So wenigstens erzählt sie beständig. Eine schreckliche Frau, die gar nicht in unsere Gesellschaft passt und dabei so laut. Ich kann es nicht leiden, wenn wir so mit Gewalt nach oben blicken sollen, aber diese Helfrich, das muss ich sagen, ist denn doch auch nicht mein Geschmack. Ich halte das Unter-sich-Bleiben für das einzig Richtige. Bescheidene Verhältnisse, aber bestimmt gezogene Grenzen.« Lorenzen hütete sich zu widersprechen, versuchte vielmehr umgekehrt durch ein halbes Eingehen auf Adelheid und ihren Ton eine bessere Laune wiederherzustellen. Als er aber sah, dass er damit scheiterte, brach er auf. Und nun waren die beiden alten Geschwister allein. Dubslav ging im Zimmer unruhig auf und ab und trat nur dann und wann an den Tisch heran, auf dem noch vom Café her die Likörflaschen standen. Er wollte was sagen, traute sich's aber nicht recht. Und erst als er zu 2 Curaçaos auch noch einen Benediktiner hinzugefügt hatte, wandte er sich an die Schwester, die, schweigsam wie er selbst, ihre kleine goldene Kette hin und her zog. »Ja«, sagte er, »jetzt sind Sie nun wohl schon in Woltersdorf.« »Ich vermute drüber raus. Woldemar wird die Pferde natürlich ausholen lassen. Es sind, glaube ich, Damen, die nicht gerne langsam fahren.« »Du sagst das so, Adelheid, als ob du's tadeln wolltest. Überhaupt, als ob dir die Damen nicht sonderlich gefallen hätten. Es sollte mir leid tun, ich bin sehr glücklich über die Partie. Gewiss, sowohl die Gräfin wie die Comtesse sind verwöhnt, das merkt man. Aber ich möchte sagen, je verwöhnter sie sind, desto besser gefallen sie dir, das sieht dir ähnlich. Ich liebe mehr unsere Leute. Beide sind doch beinahe wie Fremde.« »Nun, das ist nicht schlimm. Doch, mir widersteht das Fremde. Lass dir erzählen. Da war ich vorigen Sommer mit der Schmargendorf in Berlin und ging zu Justi, weil die Schmargendorf, die sowas liebt, gern eine Tasse Schokolade trinken wollte. Du hoffentlich auch. Allerdings ich auch. Aber ich kam nicht recht dazu, nippte bloß, weil ich mich über die Maßen ärgern musste. Denn an dem Tisch neben mir saß ein Herr und eine Dame.« Wenn's überhaupt eine Dame war. Aber Engländer waren es. Er steckte ganz in Flanell und hatte die Beinkleider umgekrempelt, und die Dame trug einen Rock und eine Bluse und einen Matrosenhut, und der Herr hatte ein Windspiel, das immer zitterte, trotzdem 25 Grad Wärme waren. Tja, warum nicht? Und zwischen ihnen stand eine Tablette mit Wasser und Cognac, und die Dame hielt außerdem noch eine Zigarette zwischen den Fingern und sah in die Ringelwölkchen hinein, die sie blies. Charmant, das muss ja reizend ausgesehen haben. Und ich verwette mich, diese Melusine raucht auch. Tja, warum soll sie nicht? Du schlachtest Gänse, warum soll Melusine nicht rauchen? Weil Rauchen männlich ist und Schlachten weiblich. Ach, Adelheid, Wir können uns über sowas nicht einigen. Ich gelte schon für leidlich altmodisch, aber du? Du bist ja geradezu petrefakt. Ich verstehe das Wort nicht. Und wünsche nur, dass es etwas ist, dessen du dich nicht zu schämen hast. Es klingt sonderbar genug. Aber ich weiß, du liebst dergleichen und liebst gewiss auch und hast so deine Vorstellungen dabei. Den Namen Melusine. Kann ich beinahe sagen. Ich dachte es mir. Ja, Schwester, du hast gut reden. So sicher wie du wohnt eben nicht jeder. Adelheid, das ist dein Name, der passt immer. Und im Kirchenbuche, wie mir Lorenzen erst neulich gezeigt hat, steht sogar Adelheide. Das Schluss-E ist bei der schlechten Wirtschaft in unserem Hause so mit draufgegangen. Die Stechline haben immer alles verurscht. Ich bitte dich, wähle doch andere Worte. Warum? Verurscht ist ein ganz gutes Wort. Und außerdem, schon der alte Kortschädel sagte mir mal, man müsse gegen Wörter nicht so streng sein und gegen Namen erst recht nicht. Da sitze manch einer in einem Glashause. Hältst du Rentmeister Fix für einen schönen Namen? Und als ich noch bei den Kürassieren in Brandenburg war, in meinem letzten Dienstjahr, da hatten wir dicht bei uns einen kleinen Mann von der Feuerversicherung. Der hieß Briefbeschwerer. Tja, Adelheid, wenn ich dem gegenüber genauso verfahren wäre wie du jetzt mit Gräfin Melusine, so hätte ich mir den Mann als eine halbe Bombe vorstellen müssen oder als einen Kugelmann. Denn damals, es war anno 64, waren alle Briefbeschwerer bloß Kugelmänner. Eine Flintenkugel oben und zwei Flintenkugeln unten und natürlich eine Kartätschenkugel als Bauch in der Mitte. Das Feuerversicherungsmenschen aber, das zufällig so sonderbar hieß, das war dünn, wie ein Strich. Na, Dubslav, was soll das nun alles wieder? Du gibst da deinem Zeisig mal wieder ein gut Stück Zucker. Ich sage Zeisig, weil ich nicht verletzlich werden will. Küss die Hand. Und was ich dir zur Sache darauf zu sagen habe, das ist das. Ich habe nichts dagegen, dass jemand Briefbeschwerer heißt und überlasse es ihm, ob er ein Strich oder ein Kugelmann sein will. Aber ich habe sehr viel gegen Melusine. Briefbeschwerer, nur das ist ein Zufall. Melusine aber ist kein Zufall. Und ich kann dir bloß sagen, diese Melusine ist eben eine richtige Melusine. Alles an dieser Person, ich bitte dich, Adelheid, alles an dieser Dame, wenn sie durchaus so etwas sein soll, ist verführerisch. Ich habe sowas von Koketterie noch nie gesehen. Und wenn ich mir dann unseren armen Woldemar daneben denke, der ist ja solcher Eva gegenüber von Anfang an verloren. Ehe er noch weiß, was los ist, ist er schon umstrickt. Trotzdem er doch bloß ihr Schwager ist. Oder vielleicht auch gerade deshalb. Und dazu das ewige sich biegen und wiegen in den Hüften. Alles wie zum Beweise, dass es mit der Schlange denn doch etwas auf sich hat. Und wie sie nun gar erst mit dem Lorenzen umsprang. Aber freilich, der ist womöglich noch leichter zu fangen als Woldemar. Er sah sie immer an wie eine Offenbarung. Und sie ist auch sowas, darüber ist kein Zweifel. Aber wovon? Hochzeit. Zu guter Zeit waren die Reisenden wieder in Berlin zurück. Woldemar hatte Braut und Schwägerin bis an das Kronprinzenufer begleitet, musste jedoch auf Verbleib im Barbischen Hause verzichten, weil im Casino eine kleine Festlichkeit stattfand, der er beiwohnen wollte. Der alte Graf ging, als unten die Droschke hielt, mühsamlich auf seinem Zimmerteppich auf und ab, weil ihn sein Fuß, wie stets, wenn das Wetter umschlug, mal wieder mit einer ziemlich heftigen Neuralgie quälte. »Nun, da seid ihr ja wieder. Der Zug muss Verspätung gehabt haben. Und wo ist Woldemar?« Man gab ihm Auskunft, und dass Woldemar wegen seines Nichterscheinens um Entschuldigung bete. »Gut, gut. Und nun setzt euch und erzählt.« »Mit dem Konte, das ließ damals allerlei zu wünschen übrig, verzeihe, Melusine. Da möchte ich denn begreiflicherweise, dass es uns diesmal besser ginge. Woldemar macht mir natürlich kein Kopfzerbrechen, aber die Familie, der alte Stechlin. Armgard braucht selbstverständlich auf eine so delikate Frage nicht zu antworten, wenn sie nicht will. Wiewohl erfahrungsmäßig ein Unterschied ist zwischen Schwiegermüttern und Schwiegervätern. Diese sind mitunter verbindlicher als der Sohn. Armgard lachte. »Mir, Papa, passiert sowas Nettes nicht.« Aber mit Melusine war es wieder das Herkömmliche. Der alte Stechlin fing an und der Pastor folgte. Wenigstens schien es mir so. Dann bin ich beruhigt, vorausgesetzt, dass Melusine über den neuen Schwiegervater ihren richtigen alten Vater nicht vergisst.« Sie ging auf ihn zu und küsste ihm die Hand. »Na, dann bin ich beruhigt«, wiederholte der Alte. »Melusine gefällt fast immer. Aber manchen gefällt sie freilich auch nicht. Es gibt so viele Menschen, die haben einen natürlichen Hass gegen alles, was liebenswürdig ist, weil sie selber unliebenswürdig sind. Alle beschränkten und aufgesteiften Individuen, alle, die eine bornierte Vorstellung vom Christentum haben, das Richtige sieht ganz anders aus. Alle Pharisäer und gerne groß, alle Selbstgerechten und Eiteln, fühlen sich durch Personen wie Melusine gekränkt und verletzt. Und wenn sich der alte Stechlin in Melusine verliebt hat, dann liebe ich ihn schon darum. Denn er ist dann eben ein guter Mensch. Mehr brauche ich von ihm gar nicht zu wissen. Übrigens konnte es kaum anders sein. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber auch umgekehrt. Wenn ich den Apfel kenne, kenne ich auch den Stamm. Und wer war denn noch da? Ich meine, von Verwandtschaft. »Nur noch Tante Adelheid von Kloster Wutz«, sagte Armgard. »Das ist die Schwester des Alten.« »Ja, Papa. Ältere Schwester. Wohl um 10 Jahre älter und auch nur Halbschwester. Und eine Domina.« »Sehr fromm?« »Das wohl eigentlich nicht. Du bist so einsilbig. Sie scheint dir nicht recht gefallen zu haben.« Armgard schwieg. »Nun, Melusine, dann sprich du. Nicht fromm also, das ist gut.« »Aber vielleicht Hautain?« »Fast könnte man sagen«, antwortete Melusine. »Doch passt es auch wieder nicht recht, schon deshalb nicht, weil es ein französisches Wort ist. Tante Adelheid ist eminent unfranzösisch.« »Ah, ich verstehe, also komische Figur. Auch das nicht so recht, Papa. Sagen wir einfach zurückgeblieben, vorweltlich.« Der alte Graf lachte. »Ja, das ist in allen alten Familien so. Vor allem bei reichen und vornehmen Juden. Ich kenne das noch von Wien her, wo man überhaupt solche Fragen studieren kann. Ich verkehrte da viel in einem großen Bankierhause, drin alles nicht bloß voll Glanz, sondern auch voll Orden und Uniformen war, fast zu viel davon. Aber mit einem Male traf ich in einer Ecke, ganz einsam und doch beinahe vergnüglich, einen merkwürdigen Urgreis, der wie der alte Gobbo, der in dem Stück von Shakespeare vorkommt, aussah. Und als ich mich später bei einem Tischnachbar erkundigte, wer denn das sei, da hieß es, ach, das ist ja Onkel Manasse. Solche Onkel Manasses gibt's überall. Und sie können unter Umständen auch Tante Adelheid heißen. Dass der alte Graf das so leicht nahm, erfreute die Töchter sichtlich. Und als Jeserich bald danach das Teezeug brachte, wurde auch Armgard mitteilsamer und erzählte zunächst von Superintendent Coselegier und Pastor Lorenzen, danach vom Stechlinsee, der ganz überfroren gewesen sei, so dass sie die berühmte Stelle nicht hätten sehen können, und zuletzt von dem Museum und den Wetterfahnen. Diese waren das, was den alten Grafen am meisten interessierte. Wetterfahnen, ja, die müssen gesammelt werden. Nicht bloß alte Dragoner in Blech geschnitten, sondern auch allermodernste Silhouetten, sagen wir, aus der Diplomatenloge. Da kommt dann schon eine ganz hübsche Galerie zusammen. Und wisst ihr, Kinder, das mit dem Museum gibt mir erst eine richtige Vorstellung von dem Alten und eine volle Befriedigung. Beinahe mehr noch, als dass ihm Melusine gefallen hat. Ich bin sonst nicht für Sammler, aber wer Wetterfahnen sammelt, das will doch was sagen. Das ist nicht bloß eine gute Seele, sondern auch eine kluge Seele. Denn es ist da sowas drin wie ein Fingerknips gegen die Gesellschaft. Und wer den machen kann, das ist mein Mann. Mit dem kann ich leben. Man blieb nicht lange mehr beisammen. Beide Schwestern, ziemlich ermüdet von der Tagesanstrengung, zogen sich früh zurück. Aber ihr Gespräch über Schloss Stechlin und die beiden Geistlichen und vor allem über die Domina, gegen die Melusine heftig eiferte, setzte sich noch in ihrem Schlafzimmer fort. »Ich glaube«, sagte Armgard, »du legst zu viel Gewicht auf das, was du das Ästhetische nennst. Und Woldemar tut es leider auch. Er lässt auf seine Mark Brandenburg sonst nichts kommen, aber in diesem Punkte spricht er beinahe so wie du. Wohin er blickt, überall vermisst er das Schönheitliche. Das Wenige, was danach aussieht, so klagt er beständig, sei bloß Nachahmung. Aus eigenem Trieb heraus würde hier nichts derart geboren.« Und dass er so klagt, das ist das, was ich so ziemlich am meisten an ihm schätze. Du meinst, dass ich, wenn ich von der Domina spreche, zu viel Gewicht auf diese doch bloß äußerlichen Dinge lege. Glaube mir, diese Dinge sind nicht bloß äußerlich. Wer kein feines Gefühl hat, sei es in Kunst, sei es im Leben, der existiert für mich überhaupt nicht. Und für meine Freundschaft und Liebe nun schon ganz gewiss nicht. Da hast du mein Programm. Unser ganzer Gesellschaftszustand, der sich Wunder wie hoch dünkt, ist mehr oder weniger Barbarei. Lorenzen, von dem du doch so viel hältst, hat sich ganz in diesem Sinne gegen mich ausgesprochen. Ach, wie weit voraus war uns doch die Heidenzeit, die wir jetzt so verständnislos bemängeln. Und selbst unser dunkles Mittelalter, schönheitlich, stand es höher als wir. Und seine Scheiterhaufen, wenn man nicht gleich selbst an die Reihe kam, waren gar nicht so schlimm. »Ich erlebe noch«, lachte Armgard, »dass du einen neuen Kreuzzug oder ähnliches predigst. Aber wir sind von unserem eigentlichen Thema ganz abgekommen, von der Domina. Du sagtest, ihre Gefühle widersprechen sich untereinander. Welche Gefühle?« »Darauf ist leicht Antwort geben. Erst beglückwünscht sie sich zu sich selbst und hinterher ärgert sie sich über sich selbst. Und dass sie das muss, daran sind wir schuld. Und das kann sie uns nicht verzeihen.« »Ich würde vielleicht zustimmen, wenn das, was du da sagst, nicht so sehr eitel klinge. Sie hat übrigens einen guten Verstand, den hat sie gewiss. Den haben sie alle hier, oder doch die meisten. Aber ein guter Verstand, so viel er ist, ist auch wieder recht wenig. Und schließlich, ich muss leider zu diesem Berolinismus greifen, ist diese gute Domina doch nichts weiter als eine Stakete, lang und spitz und nicht mal grün gestrichen. Und der Alte? Der wenigstens wird doch vor deiner Kritik bestehen. Oh, der. Der ist hors concours und geht noch über Woldemar hinaus. Was meinst du, wenn ich den Alten heiratete? Sprich nicht so, Melusine, ich weiß ja recht gut, wie das alles von dir gemeint ist, Übermut und wieder Übermut. Aber er ist doch am Ende noch nicht so steinalt. Und du, so lieb ich dich habe, du bist schließlich imstande, dich in solche Kompliziertheiten von Schwiegervater und Schwager, alles in einem und womöglich noch allerhand dazu, zu verlieben. Jedenfalls mehr als in den, der diese Kompliziertheiten darstellt oder gar erst schaffen soll. Also sei ruhig, freundlich Element.